Der Sprecher des Außenministeriums der TVRK kritisierte in seiner Stellungnahme die Obama-Administration, die durch den erfolgreichen Atomexplosionsversuch der Wissenschaftler und Techniker des Nuklearwaffeninstituts der TVRK zur Beurteilung der Stärke des Kernsprengkopfes in die Verlegenheit geriet und dummerweise versucht, die Sanktionen und Erpressung zu befürworten und ihre misslungene, feindselige TVRK-Politik zu beschönigen, wobei sie die TVRK als Friedensstörer brandmacht. Darüber berichteten vom 11. bis 13. September die Massenmedien der Welt. Die Zeitungen, Nachrichtenagenturen, Radio- und Fernsehsender, Internetwebsites, Internetzeitungen und Homepages in China, Russland, Iran, Syrien, Indien, Vietnam, Bangladesch, Singapur, Japan, Australien, Großbritannien, Äquatorial Guinea, Polen und der Demokratischen Republik Kongo brachten mit verschiedenen Titeln wie »Die USA sollen die strategische Stellung der TVRK als Atommacht anerkennen« die Stellungnahme des Sprechers des TVRK-Außenministeriums in Auszügen.